Meine Rente ist wieder da, durch Gastarbeiter wunderbar. Danke, danke, danke, Fremder. Der Bundesintegrationsminister informiert, ohne Ausländer keine Rente. Unsere Wirtschaft ist gestärkt, weil Mehmet bei Siemens wärt. Danke, danke, danke, Fremder. Der Bundesintegrationsminister informiert, ohne Ausländer Arbeitermangel. Das Wirtschaftswunder möglich war, nur durch die große Ausländerschar. Ja, wo sind sie denn? Danke, danke, danke, Fremder. Der Bundesintegrationsminister informiert, ohne Ausländer keine Konjunktur. Danke, danke, Fremder, komm ins Land hinein. Wir wollen als Deutsche nie mehr alleine sein. Multikulti, Multikulti, Multikulti, Multikulti, Multikulti, Multikulti, Multikulti, Multikulti. Die Mülltonne wieder leer, das macht Mustafa bitte sehr. Danke, danke, danke, Fremder. Der Bundesintegrationsminister informiert, ohne Ausländer keine Müllentsorgung. Mein Gott, wie war das lecker, Döner, Kebab, Pizza, Bäcker. Danke, danke, danke, Fremder. Der Bundesintegrationsminister informiert, ohne Ausländer nur Eisbein mit Sauerkraut. Meine Tochter ist wieder schwanger, denn ihr Mann, der kommt aus Ghana. Uga, uga. Danke, danke, danke, Fremder. Der Bundesintegrationsminister informiert, ohne Ausländer keine Kinder. Danke, danke, Fremder, komm ins Land hinein. Wir wollen als Deutsche nie mehr alleine sein. Multikulti, Multikulti, Multikulti, Multikulti, Multikulti, Multikulti, Multikulti, Multikulti. Unsere D-Mark ist was wert, weil Ali nen Daimler fährt. Danke, danke, danke, Fremder. Der Bundesintegrationsminister informiert, ohne Ausländer kein hohes Bruttosozialprodukt. Viele, die nach Frankfurt fliehen, haben im Koffer Heroin. Willst du ein Joint? Danke, danke, danke, Fremder. Der Bundesintegrationsminister informiert, es gibt auch deutsche Drogendealer. Mancher treibt es kriminell, rücksichtslos und ziemlich schnell. Danke, danke, danke, Fremder. Der Bundesintegrationsminister informiert, Ausländer lösen das Beschäftigungsproblem bei der Polizei. Danke, danke, Fremder, komm ins Land hinein. Wir wollen als Deutsche nie mehr alleine sein. Multikulti, Multikulti, Multikulti, Multikulti, Multikulti, Multikulti, Multikulti, Multikulti. Mein Neujahr ist ein Perser, ein ganz wilder, ein Perverser. Danke, danke, danke, Fremder. Der Bundesintegrationsminister informiert, durch Ausländer ganz neue mitmenschliche Gefühle. Die Erde, sie ist rund und die Deutschen bald kunterbunt. One World. Danke, danke, danke, Fremder. Der Bundesintegrationsminister informiert, ohne Ausländer nur Inzucht. Da ist Heino selbst erstaunt, mit Schwarz-Braun, da kommt der Sound. Bow, bow, bow, bow. Danke, danke, danke, Fremder. Der Bundesintegrationsminister informiert, ohne Ausländer nur Nabtal. Schatzlein. Danke, danke, Fremder, komm ins Land hinein. Wir wollen als Deutsche nie mehr alleine sein. Multikulti, Multikulti, Multikulti, Multikulti, Multikulti, Multikulti, Multikulti, Multikulti. Wo kommt der Wohlstand her? Nur durch die Gastarbeiter, bitte sehr. Nur durch die. Danke, danke, danke, Fremder. Der Bundesintegrationsminister informiert, ohne Ausländer Deutschland gleich Entwicklungsland. Multikulti auf der Spur, multikulturell treiben wir's pur. Danke, danke, danke, Fremder. Der Bundesintegrationsminister informiert. Ohne Ausländer langweilige Deutschtümelei. Ausland, Ausland, überall. Was danach kommt, ist scheißegal. Mir doch egal. Danke, danke, danke, Fremder. Der Bundesintegrationsminister informiert. Ohne Ausländer nationale Isolierung. Danke, danke, Fremder, komm ins Land hinein. Wir wollen als Deutsche nie mehr alleine sein. Multikulti, Multikulti, Multikulti, Multikulti, Multikulti, Multikulti, Multikulti. Der Bundesintegrationsminister informiert, wer gegen Multikulti ist, ist ein Rechtsradikaler, ein Neonazi, ein Faschist, ein Rechtsextremer, ein Ewiggestriger, ein Brauner, ein Volksverhetzer, ein Chauvinist, ein Neofaschist, ein ewig Zurückgebliebener, ein Abgedrehter, ein